und alles lasse, was dir mein Gott zuwider ist. Ich will nun hassen und alles lassen, was dir mein Gott zuwider ist. Und alles lassen, alles lassen. Ich will nun hassen und alles lassen, alles lassen. Ich will nun hassen und alles lassen, was dir mein Gott, zuwider ist. Ich will nun hassen und alles lassen, was dir mein Gott zuwider ist. Alles lasse, was dir mein Gott zuwider ist. Ich will nun hassen und alles lassen, was dir mein Gott zuwider ist. Ich will nun hassen und alles lassen, alles lassen. Ich will nun hassen und alles lassen.